Krähennest. Das Krähennest. Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ich wollte mal noch kurz darauf warten, bis die ganz da ist. Er merkt es ja dann, oder? Ja. Ich war noch gar nicht da. Mann, guten Abend allerseits. Guten Abend, dann darf ich ja jetzt anfangen. Yep, Aufnahme bitte. Nee, die läuft schon länger. Ich begrüße euch zur 12. Vorstandssitzung des 15. Vorstands der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen, heute am 13.01. Es ist 20.33 Uhr. Ich mache heute die Sitzungsleitung und Elda freundlicherweise das Protokoll. Anwesend sind Wilk, Carsten, Daniel, Tatjana, Isan und ich. Der Obereichwald hat sich entschuldigt. Damit sind wir beschlussfähig und als erstes hätten wir hier das Protokoll der letzten Sitzung vom 20.12. Gibt es hier Anmerkungen oder Einwände? Das ist nicht der Fall. Damit ist das Protokoll genehmigt. Einstimmig, genau. Und wir kommen zu den Berichten des Landesvorstands und da fängt wie immer der Wilk an. Ha, wie schön. Ja, guten Abend zusammen. In den letzten 14 Tagen war es, obwohl Ferien war, doch recht ereignisreich. Wir haben uns intensiv mit den UUs, also Unterstützungsunterschriften, auseinandergesetzt. Ich hatte Christian virtuell begleitet. Das war im Hintergrund schon eine Menge Arbeit, ihn zu dirigieren und zu schauen, wo denn wohl mögliche Sammelstellen sind. Ich habe ihn dann auch abgeholt und habe das koordiniert mit dem Transfer. Im Nachgang dann auch wiederum mit anderen kleinen Parteien über die Unterstützungsunterschriften gesprochen, mehrere kleinere Gespräche gehabt. Wir sind noch nicht ganz weiter, aber es gibt ja die Aussicht darauf, dass die Anzahl reduziert wird. Dann hatte ich das die Fotosession koordiniert. Das heißt, da hatten wir eine Fotografin, die dann für die ersten Kandidatinnen und Kandidaten Fotos machen sollte. Das ist auch gut gelungen. Allerdings fehlte halt ein Teil aufgrund von Corona-Infektion beziehungsweise Quarantäneverordnung. Ja, dann haben wir den LPT natürlich weiter vorbereitet. Und ich habe diesmal relativ wenig Tickets bearbeitet. Irgendwann hatte ich mal so wirklich auf einen Schwung 50 Spam-Nachrichten rausgelöscht, aber mehr war nicht. Und das war der Anfang des Jahres 2022. Und ich wünsche euch und die Zuhörern alles Gute für das Jahr. Danke, Wilk. Fragen machen wir wie immer am Ende unserer Berichte. Als nächstes wäre ich dann dran, quatsche ich direkt mal weiter. Ja, ich hatte die Themenplakate in Auftrag gegeben und da eben auch ein bisschen hin und her kommuniziert, war auch eine Sitzung bei den Kreativen, um noch ein paar Fragen zu beantworten. Wir haben letzte Woche zwei Pressemitteilungen rausgegeben und eine wurde tatsächlich aufgegriffen vom Kölner Stadtanzeiger und da ist ein Artikel zu erschienen. Ich bin immer noch hinter einigen KandidatInnen her, die Infos zu liefern für unsere Webseite. Wir hatten eine AGÜ-Sitzung. Ja, in der Vorbereitung zum LPT habe ich die Zimmerreservierung in Herne übernommen, die Kampagneninfo soweit fertiggestellt und bin jetzt dabei, diesen KandidatInnen-Flyer mal in Angriff zu nehmen. Da müssen wir ja auch erstmal wieder ein bisschen sammeln und deswegen brauchen wir da auch ein bisschen Vorlauf. Ja, ein paar Tickets bearbeitet, korrespondiert, geantwortet. Das war's von mir. Der Obereichwald ist nicht da, dann wärst auch schon du dran, Bali. Bali? Bin ja schon da. Ich musste nur gerade einen Satz zu Ende schreiben und dann war ich da, weil ein Herr Jäger mich abgelenkt hat. Tätigkeitsbericht, der ist aber wirklich nur sehr kurz und ich kann das nach wie vor nicht lesen, weil mein Etherpad hier spinnt, wenn ich meine Taste drücke. Aus dem Gedächtnis nicht viel, das übliche Schatzmeisterei, LPT-Orga, RT, ein bisschen Post, ein bisschen den Rechenschaftsbericht verschickt und also was wichtig war, der ist fertig in der Zwischenzeit. Es gibt noch zwei, drei Rückfragen, die bearbeiten wir gerade. Und ansonsten ist mehr auf der To-Do-Liste, als ich möchte. Aber dafür habe ich jetzt 2 Wochen Urlaub. Danke. Danke dir, Bali. Und als nächstes wäre der Daniel dran. Ja, ich habe mich wieder weiter um den Mailumzug gekümmert, der ja jetzt akut um den Jahreswechsel rum passieren sollte, wie angekündigt. Noch fehlen ein paar Leute haben es auch vergessen, wo ich ganz genau weiß, dass sie es noch brauchen. Da musste ich noch ein bisschen, ich sag mal, hinterherrennen. Ja, dann LPT-Vorbereitung. Ich wieder mal einiges noch gemacht, beziehungsweise bin halt auch noch dabei. Um den Jahreswechsel rum, dann, beziehungsweise vor dem Jahreswechsel noch mal einiges an Mitgliederverwaltung noch mal wieder gemacht und sonst halt aufgeräumt arbeitet. Dankeschön. Und als nächstes wäre die Tatjana dran. Guten Abend zusammen. Ja, auch Mitgliederverwaltung. Dann war ich bei der AGÖ-A-Sitzung. So noch ein paar Tickets und ein paar Gespräche mit Piratinnen geführt. Dankeschön. Und als letztes Isan. Dann war sie weg. Ja, gut. Dankeschön, Isan. Gibt es Fragen oder Anmerkungen zu unseren Berichten? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann machen wir weiter mit Berichte Statistik. Wally, möchtest du was zu den Zahlen sagen, die du eingetragen hast? Eintragen lassen habe. Ja, selbstverständlich, aber ich kann sie jetzt natürlich nicht so lesen, wie ich das wollte, aber ich sage es. Also in der Barkasse sind immer zwischen 100 und 200 €. Wenn was fehlt, füllen wir auf. Von heute, die GLS-Girozahlen sind für das zuhörende Publikum 16.635,36, Zinsertrag 29,90. Die Sparkasse Mülheim hat 11.779,53. Stand 3.1. Sparkasse Düsseldorf, Konto 1, 77.299,46 und das sogenannte Renditekonto 188.813,17. Das wären die Kontostände derzeit. Dankeschön. Gibt es Fragen? Ja, Ja, bitteschön. bitteschön. Dann höre ich gerne zu und beantworte. Aber selbstverständlich gerne. Erstens, darf ich als Schatzmeister eigentlich keinen Einblick in die Kreisverbände, also KVen, haben? Die, die mir bekannt sind, sich in Auflösung bestehen, haben garantiert keine 20.000 € mehr auf dem Konto. Dann wäre es schön, wenn er mir die benennt. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, allerdings in einer Liste stand Ende 2020, also Dezember 2020, weil es da um nochmal Rückfragen ging, den höchsten, den wir hatten an virtuellen Kreisverband, also VKVs, der in unserer Obhut steht, war mit 10.700 und noch was belegt. Das war auch mit weitaus der höchste. Von daher kann ich das so nicht bestätigen. Okay, gibt es sonst noch Fragen? Dann mache ich weiter mit Terminen. Da haben wir zurzeit eingetragen den 15. und 16. Januar, also das kommende Wochenende, unseren Landesparteitag Hybrid, das heißt in Herne, in der Akademie, wie schon so häufig und ja, für die meisten Mitglieder denke ich online. Weitere Termine sind jetzt nicht eingetragen. Fällt jemandem noch was ein? In Haus vielleicht, da habe ich gerade die Termine nicht im Überblick, aber der Daniel vielleicht. Sind am 5. und am 7., ich glaube, mehr sogar gewesen. Okay. Also aus dem Kopf kann ich jetzt nicht alle Termine nennen, aber die waren alle am 5.2. und Okay, wenn wir keine weiteren Termine haben, dann kommen wir zu den Anträgen. ich habe jetzt gerade nicht die Stelle des Protokolls vor mir stehen. Wollen wir da vielleicht nochmal das Datum Mail-Server mit reinschreiben? Unbedingt. Okay, finde es gerade nicht im Protokoll. Also der Server wird heruntergefahren und abgeschaltet jetzt am kommenden Montag und wird dann am, nee, Moment, 17. ist der kommende Montag, wird dann eine Woche oder zwei später aussuchen. Dann würde ich vorschlagen, sprechen wir da nochmal drüber unter Sonstiges und machen erstmal weiter mit den Anträgen. Und zwar haben wir einen Antrag und der ist von mir. Und zwar ist es die Ticketnummer 478773, Beauftragung Programmkommission. Der Vorstand möge die Mitglieder der AGÖA beauftragen, das Wahlprogramm redaktionell zu bearbeiten. Das ist auf dem letzten LPT beschlossen worden, dass sich da jemand drum kümmern sollte und der Vorstand jemanden beauftragen sollte. Wir hatten in der AGÖA-Sitzung darüber gesprochen und würden diese Aufgabe dann übernehmen. Gibt es Fragen oder Anmerkungen dazu? Gar nicht. Das ist ja schlicht. Dann kommen wir direkt mal zu. Ja. Eine Frage hätte ich wirklich jetzt. Um wie viele AGÖA-Helfer-Mitarbeiter verfügt ihr im Moment eigentlich? Also eingetragene Mitglieder sind, ich glaube, so 8. Aber nicht alle kümmern sich um Texte. Ich denke, dass wir dann vielleicht so mit 3-4 Leuten das bearbeiten können. Die Zahl 8 reicht mir vollkommen als Antwort. Danke. Okay, dann würde ich sagen, wir stimmen ab von oben nach unten. Balli? Ja, dafür. Daniel? Ah, der sucht noch Tatjana. Dafür. Dafür. Ich bin auch dafür, Weg. Dafür. Isan? Wunderbar, damit ist der Antrag angenommen. Nur ganz kurz zum Zeitplan. Wir werden also direkt nach dem LPT die ganzen Sachen einpflegen bzw. löschen, die beschlossen worden sind. Und dann denke ich, werden wir uns mindestens einmal auch treffen müssen, weil das Wahlprogramm sollte ein bisschen besser sortiert werden, vielleicht sogar gegebenenfalls anders zusammengefasst werden. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir dann bis Ende Januar das neue Wahlprogramm veröffentlichen können. Und es gibt ja auch schon Rückfragen. Der Weichwald hatte uns da irgendeine E-Mail gezeigt, dass ja das Wahlprogramm dann auch angefragt wird Ende Januar irgendwann. Okay, weitere Anträge haben wir nicht. Dann... Oh, Wortmeldung hätte ich schreiben müssen. Entschuldigung. Ja, bitte. Ich habe zu der Frage von vorhin noch etwas einfügen müssen, die mir gestellt worden ist, beziehungsweise der KVs mit 20.000 Euro. Da habe ich reingeschrieben, meines Wissens keine 20.000 Euro. Also ich kenne nicht alle Kreisverbände und deren Kontostände. Es kann sein, dass ein noch Kreisverband XY über Beträge verfügt, von denen ich aber nichts weiß. Aber mit denen ich zu tun habe, die sich in Auflösung befinden, ist keiner dabei, der so viel Geld hat. Also deswegen habe ich dieses meines Wissens noch eingefügt ins Protokoll. Ich möchte, dass zur Kenntnis genommen wird. Da hätte ich dann jetzt noch eine Anmerkung. Also... wir hatten ja nun gerade hier den Jahresabschluss gemacht. Das heißt, du musst ja von allen KVs auch die Zahlen bekommen haben. Und das wiederum heißt ja auch, dass die noch aktiv sind. Und es ging ja hier nur um inaktive Kreisverbände oder Kreisverbände, die keine Mitglieder mehr haben. Nein, das ist nicht ganz richtig. Frank Render sprach in der bestimmten Sitzung von KVs. Und er sprach nicht von VKVs, über die ich natürlich kompletten Überblick habe. Es stehen noch Rechnungen auf, auch der Kreisverband Düsseldorf bekommt noch eine Rechnung als Beispiel. Aber egal. Also, um das nochmal klarzustellen. In der Sitzung sprach Herr Grender, ich nenne das jetzt einfach mal beim Namen, Entschuldigung, von KVs, in die ich überhaupt eigentlich gar keinen Einblick haben darf, und nicht von VKVs. Über die habe ich kompletten Einblick. Aber KVs, die keine Mitglieder mehr haben, die haben auch nicht zum Jahresabschluss geschickt und wären dann zumindest aufgefallen oder nicht und in Auflösung. Und die, die in Auflösung sind, über die weißt du ja Bescheid. Über die weiß ich Bescheid, genau. So war das, wie ich das gemeint hatte. Alles gut, danke. Okay, dann würde ich sagen, komm, die machen wir mal weiter. Wir haben 2 Umlaufbeschlüsse. Und zwar haben wir mit dem Ticket 478779 und 478780 2 neue Mitglieder aufgenommen. Und dann wären wir auch schon beim nächsten Top. Aktuelles aus den Kommunen NRW. Gibt es hier etwas Aktuelles zu berichten? Gerne auch aus dem Zuhörerraum. Das scheint nicht der Fall zu sein. Nächster Top, Wahlkampfkoordination zur Landtagswahl 2022. Kurz zur Info, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, die Themenplakate sind gestaltet worden. Ihr habt hier einen Link in dem Protokoll in Zeile 216. Die Kreativen haben sich von den 5 möglichen Themen 3 ausgesucht und die Plakate entsprechend gestaltet. Ja, ich weiß nicht, ob wir dazu einen Beschluss brauchen oder ein Abnicken. Wie auch immer, sollten wir uns vielleicht kurz dazu äußern. Und ja, dann hatten wir gesagt, spätestens Anfang Februar müssten die dann auch bestellt werden. Habt ihr euch die Plakate angesehen? Die sind ja dann auch so im Style von der Bundestagswahl, finde ich klasse. Genau, also das sind diese Icons sind entsprechend der von der Bundestagswahl. Von den Sprüchen haben sie auch etwas übernommen, was in dem Pad war zu dem Lime-Survey, wo wir die Themen festgelegt haben. Und ja, mag sonst noch jemand was sagen? Ansonsten würde ich sagen, sind die 3 Plakate gesetzt. Also ich hatte die zwar in die Cloud gestellt, aber so richtig wirklich angeguckt hatte ich sie mir jetzt noch. Ich hatte quasi so die Vorschau jetzt vor Augen, so ungefähr, aber ich habe jetzt noch nicht so wirklich geschaut. Aber auf den ersten Blick sah es soweit auch gut aus. Wollen wir da vielleicht auch die alten Plakate quasi, also die anderen, auch noch mit dazu packen? In die Cloud. Genau, das war da eine komplette Übersicht quasi. Ja, ich habe die Plakate von der Bundestagswahl allerdings nicht in einzelnen JPEGs oder sonstigen Formaten jemals irgendwo gefunden. Also da müsste man mal suchen. Im Wiki sind sie leider auch noch nicht hinterlegt. Können wir aber sicherlich da noch tun. Wenn du aber nur dieses alte Sammelbild hast, ich glaube, das war noch nicht die endgültige Version. Wie eben im Chat geschrieben, MS Now hat die Druckdaten, dann hast du als PDF, dann hast du die endgültigen Versionen, zumindest von den alten, so wie ich ihn verstanden habe. Gut, okay, aber das können wir, glaube ich, dann auch im Rahmen der Kreativen vielleicht nochmal dann besprechen. Okay, ja, also wenn es dann sonst keine Kommentare gibt zu den Themenplakaten, dann nochmal ein fettes Dankeschön an MS Now und an Creon, den Oliver Bayer, die das zusammengebastelt haben. Und ja, danke, danke, waren sehr schön, sehr tolle Plakate. Okay, nächstes Thema, Kopfplakate. Da war jetzt der Fototermin, den der Wilk organisiert hatte, und da liegen uns jetzt Fotos vor von Alessa, Christian und Frank. Die Frage wäre jetzt, wie gehen wir damit weiter? Also die Alessa schrieb etwas davon, dass die Fotografin die Fotos noch bearbeiten würde. Ich weiß eben nicht, ob die Kreativen nicht eine andere Datei brauchen. Also das sind jetzt JPEGs, die wir da in der Cloud haben. Weiß das jemand? Wer sucht die Plakate auf? Entschuldigung, ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Welches Format muss vorliegen, um die Kandidatenbilder an die Kreativen zu geben, damit die auch noch ein bisschen bearbeitet werden können und so weiter? Ein JPEG wird wahrscheinlich nicht reichen, das weiß ja sogar ich als Laie, nicht ausreichend. Ja, und alles am besten wäre irgendein Rohformat, also irgendein Format von einem Bildbearbeitungsprogramm quasi. Ich sag mal, da hat man dann irgendwie noch die Rohdaten. Oder als SVG, da hat man auch immer noch quasi alle Rohdaten in der Regel mit drin. Bei allem anderen kann man nur irgendwie nochmal, ich sag mal in Anführungsstrichen, retuschieren. Ja, da wäre meine Frage an Wilk. Was hast du mit der Fotografin da besprochen, was die Bilder angeht? Ja, im Prinzip sagte sie, es ist immer eine Nachbearbeitung der Bilder erforderlich, Facetune, damit die dann auch wirklich richtig schön aussehen. Klar, Rohdaten verwendet man in der Regel nie. Ja, sie hat im Prinzip richtige, echte Vereinbarung ist nicht. Sie sagt, sie wird das gerne machen, wenn wir uns entscheiden für ein Foto, aber wir können das auch machen. Also das ist relativ offen. Also Anna ist da sehr, sehr unkompliziert. Aber ich glaube, sie hat auch aufgrund ihrer Tätigkeit die notwendigen Software-Tools, um, ich sag mal, ein effektives Ergebnis zu bekommen. Also ich würde schon nach dem kurzen Blick von den Kreativen Anna das Anpassen der Bilder durchaus durchführen lassen, weil das ja schon ein sehr komplexer Vorgang ist. Den traue ich unseren Kreativen durchaus auch zu, aber sie als Fotografin hat da vielleicht noch ein Händchen für. Und wenn die dann fertig sind, können wir die dann halt natürlich in die Plakaten einbinden. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Fotos aussuchen, entscheiden, für welches wir sind. Anna bearbeitet die nach, wir bekommen die innerhalb von wenigen Tagen dann letztendlich in der bearbeiteten Fassung und dann kann es aufs Plakat. Ja, dann würde ich vielleicht vorschlagen, dass sich die Kreativen die Fotos anschauen und schauen, welches nach diesem Style Guide am besten geeignet ist und diese maximal, sage ich mal, 2 Fotos pro Kandidatin dann aussuchen und der Fotografin nochmal zur Arbeit geben. Dafür. Ja, okay. Weg, du bist ja auch in dieser kreativen Gruppe und kannst dann entsprechend mit der Fotografin wieder Kontakt aufnehmen, ne? Ja, kann ich. Super. Haben wir sonst noch was zum Wahlkampf? Ja, ich hätte sonst unter Sonstiges gestellt, aber passt zum Wahlkampf. Der WDR macht einen Kandidatencheck zu den Landtagswahlen. Das ist ein Hinweis für die Leute, die sich direkt aufstellen lassen. Das ist eben ein wenig untergegangen. Da stand lapidar 5. bis 7. August viele AVs wegen Direktkandidaten. Der Kandidatencheck in diesem Jahr wird vom WDR unterstützt mit Interviewfragen und allem drum und dran. Und das gilt für alle Direktkandidaten. Kandidaten, nicht für Listenkandidaten. Das heißt, wer sich jetzt in Zukunft noch aufstellen lässt oder wird, soll den Hinweis haben, der soll sich an uns, an den Vorstand wenden. Dann geben wir die Kontaktdaten zum WDR weiter und dann werden da Filmaufnahmen, 30 Sekunden Spot, weiß der Geier, was die alles vorhaben, gemacht mit den Direktkandidaten. Ja, ähnlich gestaltet sich das auch mit Abgeordnetenwatch. Auch die stellen ja nur die Informationen von Direktkandidatinnen ein. Mit Abgeordnetenwatch hatte ich auch schon gesprochen und habe die auch schon entsprechend vertröstet, weil zurzeit haben wir halt eben nur 3 und letztendlich müssen ja auch für die noch Unterschriften gesammelt werden und so weiter. Ich werde den WDR dann auch schon mal vorab eine E-Mail mit Infos schreiben. Ich denke, wir sollten dann, wenn wir Direktkandidaten in größerer Menge haben, das auch nochmal weiter kommunizieren. So war das gemeint. Danke, Paco. Okay, Daniel, hast du die Termine gefunden? Magst du dir da jetzt nochmal was zu sagen? Gerne, muss scrollen, eingetragen, damit Stelle wiederzufinden ist. Also am 17.01. kommenden Montag wird der alte Mail-Server abgeschaltet, also heruntergefahren. Und am 24.01. wird er dann gelöscht. Das heißt, ab da ist es dann auch nicht mehr möglich, wenn noch irgendein Postfach vergessen wurde, umzuziehen, das noch irgendwie umzuziehen. Ab da ist es nur noch im absoluten Notfall noch möglich, dann aus einer Sicherung noch irgendwelche Daten wieder herzustellen. Aber ohne weiter, ab da ist er dann weg. Und ab da wird dann auch der Serverumbau beginnen. Das heißt, könnte es eventuell in den folgenden Tagen vielleicht zu der einen oder anderen Beeinträchtigung kommen. Es sollte aber dann, ich sag mal, nach den Beeinträchtigungen alles dafür erheblich schneller werden. Das war es jetzt soweit zu Terminen. Ich habe außerdem oben nochmal Mitgliederzahl ergänzt. Mit Stand vom 6.01. hatten wir 1541 Mitglieder gemeldet, inklusive schwebend. Auch diesmal fehlt aber leider wieder die Anzahl der. Okay, danke dir. Ich habe jetzt sehe 2 Menschen im Sprechenraum. Ich habe nicht gesehen, wer zuerst da war. Ja, war zuerst. Ich denke mal, bei dir ist es thematisch naheliegender. Ich habe da noch Zeit, weil du ja Direktkandidat oder was ich sein wirst. Ja, Rainer, dann fang mal an. Also die Direktkandidatenbefragung war vor 4-5 Jahren folgendermaßen. Man hatte 4 Minuten Zeit, die wurden in einem abgedreht, alle Patzer wurden mitgedreht. Wiederholung unzulässig und die 20 Fragen oder so, wie gesagt, man bekam ein Wochen vorher und konnte sich dann ein paar Antworten überlegen. Wie gesagt, ein Rutsch durch, keine Wiederholung möglich. Alle Patzer werden mit aufgezeigt. Punkt. Es sind wahrscheinlich noch die alten Videos im Netz vom BDR, weiß ich aber nicht mehr. Danke. Jo, danke für die Info, Christian. Ja, also ich habe mich jetzt spontan nochmal entschieden, zu euch zu fahren können, wenn das bei euch Sinn macht, und nochmal beim Unterschriften sammeln zu helfen, weil ich gerade eh unterwegs bin, eigentlich schon nach Schleswig-Holstein wollte, um da fertig zu machen, aber da hat der Landtag wohl die pandemische Notlage ausgerufen und dadurch werden die Unterschriften halbiert, also die notwendige Hürde. Also sind die eigentlich, sei mal, wenn nichts Vorhergesehenes passieren und nicht irgendwelche Unterschriften verschwinden, sind die durch. Die haben ja 800, 700 bis 800. Und notfalls könnte man da nochmal sammeln. Deswegen wäre es jetzt für mich dann doch von Berlin aus nochmal sinnvoll, nach Nordrhein-Westfalen zu fahren. Ich habe es im Wilk schon gesagt. Nur ist die Frage, wohin ich jetzt erstmal fahren soll. Ich habe noch kein Ticket gebucht. Ich kriege, glaube ich, auch diese Fahrt dahin bezahlt, da ich beim Seminar bin und es schon mal ganz gut ist. Und ich wäre auch von Berlin mit dem ICE ja auch relativ schnell irgendwo da, wo es halt Sinn macht. Ich habe noch ein paar Unterschriften. Es geht halt nur um eine Übernachtung oder was überhaupt Phase ist, ob ich zum Landesparteitag kommen soll oder irgendwo sammeln soll. Ja, vielleicht kann mir noch mal jemand sagen, wie das jetzt gedacht ist. Ja, es ist halt wie gesagt spontan, weil ich ja nicht, weil wir jetzt erst seit 2, 3 Tagen sind, Schleswig-Holstein zum Glück aussieht. Ja, also ich bin gebeten worden, für dich in Herne Zimmer zu reservieren. Ich weiß nicht, ob man dir das schon ausgerichtet hat. So ähnlich hatte ich es mitbekommen, dann würde ich noch eine Karte nach Herne buchen und wäre vielleicht so morgen gegen 19, 20 Uhr muss ich jetzt um, spielt aber ja hoffentlich keine Rolle. In Herne, falls die Zugfahrt klappt. Also ich fahre morgen 14 Uhr los, ja. Das ist so ungefähr Ja. Und dann rufst du den Wilk an, der holt dich vom Bahnhof ab und dann kommst du erstmal zu uns zum LPT und das ist auch dort die Unterkunft und dann machen wir alles weitere. Und dann Ja, können wir ja. auch alle weiteren Einsatzorte und oder was besprechen und ich kann mich nur tausendfach bedanken für deinen Einsatz nach wie vor. Und dann lernst du unseren Griechen kennen. Wo ist denn das in Herne? Könnt ihr mir das mal kurz sagen? Dann sollte ich. Akademie Mont-Cenis nennt sich das. Okay. Ein Vorbehalt ist noch. Im Saarland sind die so gut wie durch. Da fehlen nur noch eine Handvoll. Die werden am Samstag nochmal was machen. Ich bin mit denen in Kontakt. Ich will ja nicht, dass im Saarland noch irgendwas anbrennt. Aber die dürften das aus eigener Kraft schaffen. Aber man weiß ja. Also da werde ich Samstagabend nochmal telefonieren und notfalls, aber wir wollen ja auch nicht, dass das Saarland irgendwie Probleme bekommt. Aber Nein, das will keiner. Komm erstmal Freitag zu uns in die Gemeinschaft. Dann lernen wir dich sogar auch mal alle kennen. Essen gut was Griechisches und du kannst dann bei uns übernachten und dann schauen wir, wo wir sammeln, was wir sammeln und so weiter. Vielleicht auch Pfandflaschen für unsere Kasse. Nein, Spaß. okay, gut, dann war es das soweit. Ich trinke, glaube ich, jetzt noch ein Bier oder höre ich noch kurz zu. Ansonsten Ja. noch erfolgreiche Erfolg. Gespräche. Weitere Informationen, Christian, gebe ich dir nachher. Anfahrtsort, Fahrstrecke und so weiter. Ja, ich gebe dir gerade mal den Link zu unserem Landesparteitag und den Anreisemöglichkeiten per Signal. Dann hast du das schon mal. Okay, haben wir sonst noch etwas Sonstiges, Wichtiges? Haben wir nicht. Dann weise ich noch mal auf wichtige Links hin. Bitte tragt eure Infostände in Wiki ein, genauso wie eure Versammlungen oder sonstige Treffen. Das wird ja momentan nicht allzu viel sein wegen der Pandemie. Aber es ist wichtig, die ins Wiki einzutragen, auch wegen der Versicherung und für die Übersicht. Ich glaube, wir waren uns einig, dass wir heute keinen NÖ-Teil haben. Oder sagt doch jemand etwas Gegenteiliges? Nö. Gut, dann schließe ich die heutige Sitzung um 21:10 Uhr. Der nächste Termin ist der 27.01. Das ist wieder ein Donnerstag und wieder um 20:30 Uhr. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Krähennest, das Krähennest, das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen.